Good morning. Guten Morgen. How are you today? Wie geht es dir heute? Are you happy? Are you well? Bist du glücklich? Bist du zufrieden? Woke up good. Gut aufgewacht. So. Let's go through every single one of the 4882 Bible verses that use the word but. Jetzt gehen wir alle 4882 Bibelverse mit aber einzeln durch. Daniel, do you have that much time? Daniel, hast du so viel Zeit? He doesn't. He wants to get married before that. Nein, hat er nicht. Er will vorher noch heiraten. So we're not going to go through all of them. Wir werden uns aber nicht alle anschauen. But I'm going to show you some. Aber einige zeige ich dir. Look how powerful the but of God is. Schau, wie kraftvoll das aber Gottes ist. Romans chapter 5 verse 7. Römer 5 Vers 7. Scarcely will a righteous man die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. But God, who demonstrates his love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. See the beautiful but? Siehst du dieses wunderbare aber? But God. Aber Gott demonstrates his great love. Beweist seine Liebe zu uns darin. If you go through the buts in the Bible, you will find out how good God is. Wenn du durch die aber in der Bibel gehst, wirst du herausfinden, wie gut Gott ist. You know, what more can the devil do to make you destroyed and miserable? Was kann der Teufel noch tun, um dich zu zerstören und dich miserabel darzustellen? And to convince you that you're not responsible for your life. Als dich davon zu überzeugen, dass du nicht für dein Leben und deine Entscheidungen verantwortlich bist. Dich davon zu überzeugen, dass er Autorität über dein Leben hat. And then finally to convince you, und dich schlussendlich davon zu überzeugen, God is not good and perfectly good and only good. Dass Gott nicht gut und nicht perfekt gut und nur gut ist. My friend, listen. Mein Freund, höre. Here's what James says. Hier ist, was Jakobus sagt. James says, do not be deceived, brethren. Jakobus sagt, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. How are you going to be deceived? Wie kannst du getäuscht werden? Here's what he said. Er sagt Folgendes. Every good and perfect gift. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk comes from the Father of life. Kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. No turning and no shadow. Bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. You know what the Bible means when it says there's no shadow with him? Weißt du, was die Bibel meint, wenn steht noch eines Wechsels Schatten? He's the Father of life. Er ist der Vater des Lichts. He never changes. Und da er sich nie ändert, therefore there's no shadow. Gibt es auch keinen Schatten. The sun goes down, it changes, so therefore it casts a shadow. Die Sonne geht unter und verändert sich, deshalb gibt es Schatten. So what's the context? Was ist der Kontext? Good and perfect gifts come from God. Gute und perfekte Geschenke kommen von Gott. Never changes, there's no shadow. Er ändert sich nie, es gibt keinen Schatten. He's only good. Er ist nur gut. The moment you are not convinced in your heart that he's not perfectly good, always good and only good. In dem Moment, in dem dein Herz nicht davon überzeugt ist, dass er vollkommen gut, immer gut und nur gut ist, wurdest du getäuscht. All over this world today, Christians are deceived. Auf der ganzen Welt werden Christen getäuscht. They sing songs like this. Sie singen Lieder wie He gives and takes away. Er gibt und nimmt. Blessed be his name. Gesegnet ist sein Name. That's stupid. Das ist dumm. Hiob said that. Hiob hat es gesagt. The Bible doesn't say that. Die Bibel sagt es nicht. The Bible says it, but God doesn't say it. Die Bibel sagt es schon, aber Gott sagt es nicht. What happened? Was geschieht? Suddenly, the religion has corrupted our mind. Plötzlich hat Religion unseren Verstand verwirrt. That we are not 100% convinced anymore that God is nothing but good. Dass wir nicht mehr 100% überzeugt davon sind, dass Gott nur gut ist. Do you know how many people have said this? I mean, over and over again. Weißt du, wie viele Menschen das gesagt haben, immer und immer wieder? Even today I heard a guy say this. Sogar heute hat mir das jemand gesagt. Frustrates me. Es frustriert mich. I try to control myself and be a nice patient boy. Ich versuche mich zu kontrollieren und ein netter und geduldiger Junge zu sein. Frustrating. Aber es frustriert mich. Religion really frustrates me. Religion frustriert mich wirklich. Here's what happened. Es geschieht Folgendes. Something good happened. Etwas Gutes passiert. You get a job promotion. Du wirst im Job befördert. And what do we say? Und was sagen wir? Man, I got this new job and this promotion. God is so good. God is so good. Mann, ich habe diesen Job bekommen. Gott ist gut. Er ist so gut. Reinhard, isn't that right? Aber Reinhard, stimmt das denn nicht? It's wrong. Es ist falsch. No, why it's wrong. Weißt du, warum es falsch ist? Let me say that God is good. God is good when good things happen to you. Wenn du nur sagst, Gott ist gut, wenn etwas Gutes passiert, you actually don't really believe that God is good. Dann glaubst du in Wirklichkeit nicht, dass Gott gut Never ist. Heard somebody say to me, ich habe nie gehört, dass jemand sagt, Man, I just got fired from a favorite job that paid me so well. God is so good, he's so good, he's amazingly good. Mann, ich bin entlassen worden und habe meinen Lieblingsjob verloren, wo ich so gut verdient habe. Gott ist gut, er ist so wunderbar Why gut. Do people say Warum sagen Menschen so etwas? They don't really believe God. Weil sie gar nicht wirklich glauben, dass Gott gut ist. They only believe that God is partially good. Sie glauben nur, dass Gott teilweise gut ist. When good things happen, he's good. When bad things happen, God, why did you allow this to happen? Wenn etwas Gutes passiert, dann ist er gut. Wenn etwas Schlimmes passiert, dann heißt es, Gott, warum hast du das zugelassen? What happened? Was passiert? In the crisis, we actually show. In der Krise zeigen wir by our reaction. Durch unsere Reaktion. We believe the wrong thing about the devil, the wrong thing about ourselves, and the wrong thing about God. Dass wir falsche Sachen über den Teufel glauben, über uns selbst und über Gott. Think about this. Denk darüber nach.